3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. In Kooperation mit dem Lütjelüt, dem Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Berlin und der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Hamburg. Ja, schönen guten Abend allesamt hier im Lütjelüt in Hamburg-Vevel. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen heute. Und zwar wir, das heißt also der Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Berlin und die Gedenkstätte Ernst Thälmann aus Hamburg. Diese Aufzeichnung heute wird zusammen gemacht mit der Kommunistenkneipe. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders und hoffen, dass auch viele Leute sich dann nachher nochmal diesen Vortrag anhören. Ja, heute referieren wir über die Gründung der antifaschistischen Aktion 1932 gegen Faschismus, Hunger und Kriegsgefahr. Ja, alles hat eine Vorgeschichte, so auch die Gründung der antifaschistischen Aktion. So beginnen wir im Vortrag mit der Betrachtung einiger politischer Ereignisse, die die gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands in den 20er und 30er Jahren prägten. Wir werden mit diesem Vortrag auch die Notwendigkeit der Gründung der antifaschistischen Aktion aufzeigen, indem wir einige Wegmarken bzw. Geschichtsfakten benennen, die dieser Gründung vorausgingen. Ja, im Vergleich zu den heute unter dem Label Antifa stattfindenden Kämpfe gegen Rechts und die neuen Faschisten hierzulande, gibt es zu damals einen entscheidenden Unterschied. Nämlich, dass heute der Kampf gegen die kapitalistische Gesellschaftsunordnung, eben jener Brutstätte all jener faschistischen Strömungen, der fehlt fast gänzlich. Dagegen war 1932 der Kampf gegen den Faschismus auch Klassenkampf und somit auch ausgerichtet auf den Sturz der kapitalistischen Ausbeutergesellschaft. Ja, dieser Vortrag ist ein Vortrag aus Materialien des Archives der Gedenkstätte Ernst Thälmann in Hamburg. Und wir empfehlen auch, wenn ihr Lust und Zeit habt, ruhig mal gerne in das Archiv zu kommen oder beziehungsweise in die Ausstellung. Das wäre schon mal interessant, weil wir sehr viele Fakten dort auch zu anderen Themen haben. Ja, beginnen wir mit der Betrachtung einiger politischer Ereignisse, die die gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands in den 20er und 30er Jahren prägten. Da wäre als erstes 1917 der Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland und 1922 die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Es war in Europa ein Staat entstanden, der erstmalig in der Welt einen nicht-kapitalistischen Weg ging. Im März 1918 zwang das kaiserliche Deutschland, Sowjetrussland, den räuberischen Friedensvertrag von Brest-Litowsk auf. Im November 1918 begann mit dem Kieler Matrosenaufstand die Novemberrevolution in Deutschland. Im ersten Ansturm fegten die revolutionären Massen die Hohenzollernmonarchie und die kaiserliche Regierung hinweg und beseitigten die Fürstenherrschaft. Des Weiteren war am 9. November 1918, nach dem Sturz der Monarchie in Deutschland, die bürgerliche Weimarer Republik ausgerufen worden, im Gegensatz zur eigentlich angestrebten sozialistischen Räterepublik. Ja, um die Reparationszahlungen und die Beschränkung der deutschen Wirtschaft durch den Versailler Friedensvertrag vom Juni 1919 entgegenzuwirken und mehr Handlungsfreiheit zu erlangen, schloss Deutschland im April 1922 auf der Weltwirtschaftskonferenz in Genua im Ort Rapallo einen bilateralen Handelsvertrag mit Sowjetrussland. Unterzeichner waren von deutscher Seite Reichsaußenminister Walter Rathenau und von sowjetrussischer Seite der Außenminister Georgi Tschitscherin. Dieser Vertragsabschluss entsprach jedoch in keinster Weise den rechten Kreisen in Deutschland und so wurde Rathenau 2 Monate später nach diesem Vertragsabschluss von Mitgliedern der rechten Organisation Konsul ermordet. Ja, zwecks Eintreibung von Reparationsforderungen besetzten französische und belgische Truppen 1923 das Ruhrgebiet. Unter der Losung Schlacht Poincaré und Kuno an der Ruhr und an der Spree führte die KPD gemeinsam mit der französischen Kommunistischen Partei und anderen Bruderparteien den Kampf der Werktätigen gegen die ausländischen Okkupanten. Ja, im November 1923 versuchte dann die noch zahlenmäßig kleine NSDAP unter Adolf Hitler und der General- und Reichstagsabgeordnete Erich Ludendorff in München einen Putsch mit dem Ziel, die bayerische Landesregierung zu stürzen, um eine faschistische Diktatur nach dem Vorbild Mussolinis zu errichten. Der Putsch scheiterte und der damals noch Österreicher Adolf Hitler wurde inhaftiert. Ja, für Kapital- und Großgrundbesitzer waren die Nazis bereits 1926 eine Alternative zur Weimarer bürgerlichen Demokratie. Adolf Hitler wurde 1926 von den Mitgliedern des sogenannten Hamburger Nationalclubs von 1919, das waren Teile der Elite der Hamburger Kaufleute, ja, die wurden also im Festsaal des Hotels Atlantik an der Alster stürmisch, die feierten Adolf Hitler, die also Stürmische, dann im Festsaal an der Alster im Hotel Atlantik. Ja, ein Thema dort war die Ausrottung des Marxismus mit allen seinen Wurzeln. Ja, zu dieser Zeit war die deutsche Großbourgeoisie daran interessiert, die Sozialdemokratie in Regierungsverantwortung zu halten, zwecks Disziplinierung der Arbeiterbewegung. Der deutschen Großbourgeoisie waren noch immer die Kämpfe der Arbeiterbewegung im vollen Bewusstsein, der Kapp-Putsch und die Ruhrgebietskämpfe vom März 1920, der Hamburger Aufstand vom Oktober 23 und so weiter und so fort. Auf Hungernde und Erwerbslose wurde gnadenlos eingeschlagen. Hierzu ein Beispiel aus Hamburg von 1921. Auf Anweisung des sozialdemokratischen Polizeisenators Karl Hense kesselte die Schutzpolizei eine Arbeiterdemonstration auf dem Heiligen Geistfeld, übrigens in der Nähe des heutigen St. Pauli-Stadions. Ja, da kesselte sie diese Demonstration ein, ein Schuss fiel, die Polizei eröffnete das Feuer und erschoss 22 Arbeiter. Ja, wie wirkte sich der Beginn der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 auf Deutschland aus? In den Jahren 1924 bis 1929 war es in Deutschland zu einer relativen Stabilisierung des Kapitalismus gekommen. An die Siegermächte des Ersten Weltkrieges musste Deutschland die laut Versailler Vertrag geforderten Reparationszahlungen zahlen. Die USA, die 1921 einen Sonderfrieden mit Deutschland geschlossen hatte, wurde durch den Dawes-Plan zum Hauptnießer des Versailler Vertrages. Der 1925 geschlossene Locarno-Pakt mit Deutschland garantierte lediglich die Westgrenzen und war unter anderem laut Gustav Stresemann auch ein Sicherheitspakt für angloamerikanische Kapitalexporte nach Deutschland. Ziel war natürlich, enge Verbindungen Deutschlands zur Sowjetunion zu stören und zu behindern. Darüber hinaus sollte Deutschland der Weg in den antisowjetisch orientierten Völkerbund geebnet werden. Ja, bis 1929 flossen rund 21 Milliarden Mark Kredite ausländischer Banken und Exportfirmen, vor allem aus den USA, in die deutsche Wirtschaft. Im Jahr 1929 geriet jedoch auch Deutschland in den Strudel, der sich aus dem Zusammenbruch der New Yorker Börse entwickelten Weltwirtschaftskrise, die bis 1933 andauerte. Das bedeutete, dass der Kapitalstrom nach Deutschland versiegte und die für die deutsche Wirtschaft so dringend benötigten ausländischen Kredite abgezogen wurden. Dadurch wurde auch das Ende der Weimarer Republik eingeläutet. Ja, sehen wir uns nun an, welche sozialen Folgen diese Weltwirtschaftskrise in Deutschland hatte. Ja, diese Weltwirtschaftskrise traf Deutschland sehr hart. Die Industrieproduktion sank im Vergleich zu 1928 auf 58% und nur noch 33% der Erwerbstätigen waren voll beschäftigt. Auf 64% sanken die Netto-Reallöhne. Ja, es gab zu Beginn der 30er Jahre eine fast 45%ige Arbeitslosigkeit. 6,3 Millionen Menschen waren auf Wohlfahrtsfürsorge angewiesen oder bekamen gar keine finanzielle Hilfe. Circa 1,5 Millionen ließen sich nicht mehr registrieren. Das waren vor allen Dingen Jugendliche, die noch nie gearbeitet hatten, und Frauen, deren Männer noch Arbeit hatten. Eine auf Wohlfahrtsunterstützung angewiesene Familie mit zwei Kindern bekam 1930 in Berlin 99 Reichsmark. Im Mai 1932 waren es nur noch 80 Reichsmark und 50 Pfennige. Nach amtlichen Rechnungen galt ein Existenzminimum pro Person und Woche von 39 Reichsmark und 5 Pfennige. Das ergebe eigentlich für diese Familie 669 Reichsmark. Ja, die Arbeiter hungerten und die Selbstmordrate war sehr hoch. Ich zitiere hier einmal aus dem Buch von Herrn Heinz Hoffmann, aus dem Buch Mannheim, Madrid, Moskau. Heinz Hoffmann war Widerstandskämpfer, Spanienkämpfer und später Armeegeneral in der DDR. Ja, Heinz Hoffmann schreibt: Bis 1932 erhöhte sich die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen im Alter von 14 bis 21 Jahren im ganzen Reich auf 1,5 Millionen. Über eine halbe Million junger Menschen vagabundierte hungernd durchs Land. In Deutschland begingen in 12 Monaten 6.000 Jugendliche Selbstmord. Ja, liebe Anwesende und Zuhörer, 6.000 junge Menschen nahmen sich das Leben. Ja, gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf ihre sozialen und politischen Rechte, da wehrten sich die Arbeiter natürlich. Am August 1930 stellte die KPD, wie sie sagte, dem Programm des Nationalismus und der Revanche der Regierung ihr Programm, und zwar entgegen, und zwar lautete das Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Diese Programmerklärung ist übrigens auf die Initiative von Ernst Thälmann vom Zentralkomitee beschlossen worden und wurde dann auch noch ergänzt durch das Bauernhilfsprogramm. Aber man muss auch erwähnen, dass schon 1925 die nationale Bündnisfrage durch Ernst Thälmann aufgeworfen wurde. Ja, 1930 erlässt der sozialdemokratische Innenminister Karl Severing eine neue Verfügung, die nämlich Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinsfreiheit einschränkt. Ja, ab dem März 1930 diktierten dann Notverordnungen das Leben in Deutschland. In dieser Zeit von März 1930 bis Oktober 1931 regierte als Reichskanzler und Zentrumpolitiker Heinrich Brüning mit seinem Kabinett aus bürgerlichen und rechtskonservativen Parteien. Er reagierte im engen Einvernehmen mit Reichspräsident von Hindenburg mit Notverordnung. Ja, durch diese Notverordnung wurde das Parlament weitgehend ausgeschlossen. Allein 1930 erließ die Regierung 5 Notverordnungen. Weitere 66 Notverordnungen folgten ab Juni 1932 unter dem bis Dezember 1932 regierenden Kabinett des adligen Franz von Papen. Sie betrafen unter anderem eine Kürzung der Arbeitslosenunterstützung von 26 Wochen auf 6 Wochen, die Kürzung der Unterstützungssätze auf 23% sowie die Senkung der Witwen- und Waisenrente um 20%. Im Juli 1931 wurde dann der Freiwillige Arbeitsdienst, besonders für jugendliche Erwerbslose, eingeführt, dessen Umwandlung übrigens in eine Arbeitsdienstpflicht dann die Nazis ja auch anstrebten und 1935 auch vollzogen. Ja, Zwangsversteigerung, Konkurse, Geschäftsaufgaben, Lohnabbau, Mietwucher, Exmittierung aus den Wohnungen waren an der Tagesordnung. Notverordnungen bedurften der Zustimmung ja des Reichstages, ehe sie Gesetzeskraft erlangen. Jedoch gestattete die Verfassung dem Reichspräsidenten im Artikel 25 das Parlament aufzulösen, falls es die Notverordnung nicht bestätigte. Ja, was ja bereits bei der ersten Notverordnung 1930 dann ja auch geschah. Ja, sehen wir uns nur die Ziele und die Hoffnung von ausländischen Kapitalisten und des Finanzkapitals im Deutschland der 30er Jahre an. Die erhofften ja eine faschistische Diktatur. Ja, und die deutschen Bestrebungen sollten ja auch von ihnen finanziell und auch medial unterstützt werden und wurden ja auch unterstützt. Ja, vorliegende Dokumente bestätigen die sehr aktiven Beziehungen von englischen und amerikanischen Monopolisten in den Jahren 1930 bis 1933 in Deutschland. Einer der ersten amerikanischen Monopolisten, die mit den Hitlerleuten Verbindung aufnahmen, war Henry Ford. Schon im August 1925 war ja in Berlin die Ford Motor Company AG gegründet worden. Nebenbei bemerkt, Hitler erhielt schon 1923 von Ford große finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und Ford selbst wurde 1938 zu seinem 75. Geburtstag mit dem höchsten Orden Hitler-Deutschlands ausgezeichnet. Ihr erinnert euch, 1938, das war das Jahr der antisemitischen Pogrome in Deutschland. Ja, dieser Henry Ford war ein fanatischer Antisemit. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf sein Buch The International Jew und dieses dann ins Deutsche übersetzte Buch unter dem Titel Der internationale Jude, ein Weltproblem, erschien 1922. Ja, ab Jahr 1930 gab es in Deutschland mehr als 80 Unternehmen, die sich im Besitz amerikanischer Gesellschaften befanden und diesen riesen Profite einbrachten. Im Mittelpunkt des Interesses standen für die Deutsche Amerikanische Petroleumgesellschaft, übrigens Tochter des US-amerikanischen Ölkonzerns Standard Oil New Jersey, ja im Mittelpunkt standen ihre Beziehung zur IG Farben. Denn 41 deutsche Chemiewerke, darunter Agfa, Bayer, Höchst und BASF, hatten sich im Herbst 1925 zur IG Farben zusammengeschlossen. Ja, 1931 wurde die Rüsselsheimer Adam Opel AG an General Motors verkauft. Ja, zu erwähnen sind von englischer Seite her Henry, ich versuche mal so auszusprechen, wie ich das lese, Dieterding. Der war das Haupt des Erdöltrustes Royal Dutch Shell und der englische Zeitungskönig und offene Anhänger des Faschismus. Dazu noch der Lord Rothermere. Und dieser Lord Rothermere erwies Hitler bei der, wie man sagte, Bearbeitung der öffentlichen Meinung, also der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, sehr großzügige Hilfe. In der New York Times vom 25.09.1930 war zu lesen, wie sich dieser Rothermere äußerte. Ich zitiere mal. Das große Ziel Europa durch ein neues, von einer Militärdiktatur regiertes Deutschland vor dem Bolschewismus zu schützen. Und dass der Krieg das Einzige ist, was Deutschland braucht, um den Triumph des Bolschewismus vorzubeugen, das muss jedem Sachkundigen klar sein. Ja, soweit dieser Rothermere. Ja, sehen wir uns ein weiteres Zitat aus der New York Times aus dem Jahre 1930 an. Diese Zeitung veröffentlichte ein Gespräch mit John Edwards, dem Vertreter einer der amerikanischen Gesellschaften, die in Deutschland das Geschäft beherrschten. Edwards sprach über die Hitlerpartei und erklärte, ich zitiere, dass diese Partei im Gegensatz zu ihrem Namen kein Programm hat, das die Konfiskation des Eigentums vorsehen oder die ausländischen Kapitalanlagen in Deutschland bedrohen würde, denn die Partei ist keine sozialistische, sondern eine echt kapitalistische Partei, der viele Großindustrielle angehören. Obwohl sie sich sozialistisch nennt, hat sie in Wirklichkeit nichts mit dem Sozialismus gemein. Ja, soweit diese Edwards. Ja, der Sommer 1932 war in Deutschland durch einen grausamen Terror bewaffneter SS und SA-Banden gekennzeichnet. Nach offiziellen amerikanischen Dokumenten benutzten diese Banden hauptsächlich amerikanische Waffen und deutsche militärähnliche Organisationen der narzisstischen Partei waren beinahe restlos mit amerikanischen Revolvern und Maschinengewehren der Marke Thompson ausgerüstet. Der Einfuhr übrigens der Waffen nach Deutschland erfolgte zumeist über die Niederlande. Ja, nun einige Worte zu den Aktivitäten deutscher Monopole, die die Nazi-Partei und Hitler aktiv unterstützen. Als im Juli, September, also Juli war Auflösung des Reichstages und im September die Neuwahl 1930, also diese Auflösung erfolgte und die Neuwahl erfolgte, gewann bei Neuwahlen die NSDAP sprunghaft 6,4 Millionen Wählerstimmen. Sie hatte sich im Februar übrigens 1920 aus der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, in die NSDAP umbenannt. Ja, Vertreter der NSDAP, der DNVP, das war die Deutsche Nationale Volkspartei, des Stahlhelm, des Reichslandbundes und des Militärs bildeten, unterstützt von Industriellen und Banken, die 1931 kurzlebige sogenannte Harzburger Front, ein Bündnis antidemokratischer Nationalisten und Rechtsextremisten gegen die Weimarer Republik. Ja, Kohlekonzerne führten bereits seit 1930 jährlich 6 Millionen Mark an die Nazi-Partei ab. Ja, im Januar dann 1932 hielt der Österreicher, jetzt noch immer noch Österreicher, Adolf Hitler, einen Vortrag vor dem Industrieclub in Düsseldorf. Anwesend waren Spitzenmanager des Monopolkapitals wie Ernst von Borsig von den Deutschen Arbeitgeberverbänden, Karl Duisberg von den IG Farben, Fritz Thyssen von den Vereinigten Stahlwerken AGs, der momentan Großaktionär Friedrich Flick sowie weiteren bis zu 700 Vertretern der nordwestlichen Gruppe der Stahl- und Kohleindustrie. Ja, vor diesen Industriellen erläuterte Hitler sein Programm der Unterdrückung der Arbeiterbewegung und zur forcierten Kriegsrüstung und versprach unter anderem den Bolschewismus auszurotten. Einen Monat später bekam Adolf Hitler dann die deutsche Staatsangehörigkeit zuerkannt und in die Kassen der NSDAP flossen weitere bedeutende Zuwendungen aus den Quellen der Schwerindustrie. Ja, im November 1932 machten führende Kapitalvertreter, also unter anderem Thyssen, Schacht und Reinhardt von der Commerzbank, an Hindenburg eine schriftliche Eingabe für eine Hitlerregierung. Unter ihnen waren auch Hamburger Räder übrigens und der spätere Nazi-Bürgermeister von Hamburg, Karl Vincent Krogmann. Der sogenannte Freundeskreis der Wirtschaft lenkte und förderte die Unterstützung für die Nazi-Partei durch das Finanzkapital. Ja, wie agierte die SPD bei den Reichspräsidentschaftswahlen im März, April 1932? In den ersten Monaten des Jahres 1932 häuften sich die Beweise, dass die NSDAP einen gewaltsamen Umsturz plane. Im Mai 1932 entzog der Reichspräsident von Hindenburg dem Reichskanzler Brüning das Vertrauen und Franz von Papen bildete ein neues Kabinett aus Vertretern reaktionärer Kreise des Junkertums, des Monopolkapitals und der Reichswehrgeneralität. Die nach der Weimarer Verfassung alle 7 Jahre durchzuführende Wahl des Reichspräsidenten fand am 13. März 1932 statt und endete am 10. April 1932 im zweiten Wahlgang mit der Wahl des 84-Jährigen von Hindenburg. Er war der Kandidat der Rechtspartei, ein überzeugter Monarchist und war im Ersten Weltkrieg Chef der obersten Heeresleitung gewesen. Ja, die SPD hatte keinen Kandidaten aufgestellt und unterstützte die Kandidatur Hindenburgs in der Absicht, wie sie sagte, Hitlers Wahl zum Reichspräsidenten zu verhindern. Hindenburg siegte mit 49% der Stimmen, unter ihnen waren auch die Stimmen dann eben der SPD. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Ernst Heimann, schrieb am 7. Februar 1932, wir mögen an Herrn von Hindenburg auszusetzen haben, was wir wollen. Ein Reichspräsident des Faschismus, ein Reichspräsident des nationalsozialistischen Verfassungsbruches und Blutregimes wird Hindenburg niemals sein. Ja, soweit Heilmann. Aber 4 Wochen nach der Machtübergabe an Hitler befand er sich dann in einem Konzentrationslager der Nazis. Ja, wie agierte die KPD in ihrer Wahlkampagne? Die KPD stellte bei der Wahl Ernst Thälmann als ihren Kandidaten auf und 5 Millionen der Wähler, das waren ca. 13%, stimmten im ersten Wahlgang für Ernst Thälmann. Vor dem zweiten Wahlgang sagte Ernst Thälmann in der Breslauer Jahrhunderthalle, wer für Hitler und Hindenburg stimmt, der stimmt für den imperialistischen Krieg, für dieses ruchlose Verbrechen der internationalen Kapitalisten und auch der deutschen Bourgeoisie. Ja, während der gesamten Wahlkampagne war die KPD Schikanen der Polizei ausgesetzt, beim Verbot ihr ordnungsgemäß angesetzte Versammlungen oder löste diese auf. Plakate und Broschüren mussten genehmigt werden, Wahlhelfer wurden festgenommen und das Zentralorgan, die Rote Fahne, wurde 2-mal verboten. SA und SS-Einheiten versuchten Anschläge auf Arbeitereigentum. Nach der Statistik der Roten Hilfe, die 1924 ja gegründet, als überparteilich für die Solidaritätsorganisation der Arbeiter gegründet worden war. Ja, nach der Statistik der Roten Hilfe wurden allein im Januar 1932 10 Arbeiter ermordet und 700 proletarisch-politische Gefangene saßen hinter Kerkermauern. Im Juni 1932 erscheint eine neue Notverordnung und setzt unter anderem die Auflösung der SA und SS außer Kraft. Ja, im gleichen Monat des Jahres verliest von Papen seine Regierungserklärung und bezeichnet die sozialdemokratische Praxis der bisherigen Regierung als Staatssozialismus und als Versuch, ich zitiere, den Staat zu einer Art Wohlfahrtsanstalt zu machen. Ja, vom Papen wendet sich im faschistischen Jargon gegen den, wie er sagte, gemeinschaftlichen Klassenkampf, die die Misswirtschaft der Parlamentsdemokratie, den Kulturbolschewismus, das atheistisch-marxistische Denken, dagegen spricht er sich aus, und er ruft zur Sammlung der faschistischen und konservativen Reaktion auf. Ja, nun, Mitte des Jahres 32 befand sich also Deutschland auf dem direkten Weg in eine faschistische Diktatur. Ja, in Preußen übrigens, dem größten Land Deutschlands. Mal zum Vergleich, es maß 1925 rund 292.000 Quadratkilometer und hatte ca. 38 Millionen Einwohner. Mal zum Vergleich, Italien umfasst heute 294.000 Quadratkilometer, also von der Fläche eine ähnliche Größenordnung. Ja, da fand dann am 20. Juli, also in Preußen, vom 20. Juli 1932 ein Staatsstreich statt und durch die Notverordnung wurde vom Papen zum Reichskommissar für Preußen ernannt. Über Berlin und Brandenburg wurde der Ausnahmezustand verhängt und die vollziehende Gewalt dem Militärbefehlshaber Generalleutnant von Rundstedt übertragen. Ja, der preußische Ministerpräsident Braun, der Innenminister Severing und der Berliner Polizeipräsident Reginski, alles übrigens SPD-Mitglieder, ja, die wurden einfach abgesetzt. Ja, mit der Absetzung der preußischen Koalitionsregierung sollte ein Hindernis auf dem Weg zur Beseitigung der letzten Errungenschaften für die Arbeiterklasse und deren Unterdrückung beseitigt werden. Es war praktisch eine Generalstabsübung der rechten Kreise in Deutschland, kann man so sagen. Man wollte auch praktisch erkennen, wie verhält sich die SPD und die Gewerkschaften, verhalten die sich ähnlich wie beim Kackputsch, also Generalstreik? Ja, denn nach sofort nach Bekanntgaben der Staatsstreich schlug ja die KPD, sowohl der SPD als auch dem ADGP und auch dem Angestelltenbund, vor, gemeinsam den Generalstreik zu organisieren. Wohl im Hinterkopf auch damals mit dem Kackputsch, dass das ja auch klappte, dieses Gesindel dann wegzufegen. Ja, Zielsetzung sollte sein, Zerschlagung des Putsches, Rücktritt der Papenregierung, Aufhebung der Notverordnung, Verbot SA und SS und weiterhin uneingeschränkte Versammlungsdemonstration und Organisationsfreiheit. Und sie ruft eben auf, die Arbeiter vor Ort zu sammeln und zum Streik zu führen. Ja, die kommunistischen, sozialdemokratischen und parteilosen Massen begrüßten diese Stellungnahme der KPD und warteten auf den Aufruf der Gewerkschaften zum Generalstreik. Ja, sie warteten und warteten und warteten. Ja, aber auch die sozialdemokratischen Anhänger waren kampfbereit. Sie wollten kämpfen. Hier ein paar Beispiele, die wahrscheinlich niemanden hier so richtig bekannt sind. Das sind eben auch aus unseren Archiven. Ganz interessante Zahlen und Daten. Ja, in verschiedenen Bezirken waren auf Initiative nämlich kampfentschlossene Mitglieder der SPD und des Reichsbanners militante Eliteorganisationen zum Schutz gegen den faschistischen Terror geschaffen worden. In Leipzig waren schon 1930 ein sogenannter SPD-Schutz entstanden. Die entschlossenen Kräfte unter ihnen begannen im Rahmen dieses SPD-Schutzes eine Kampfstaffel, sogenannte KS-Staffel, zu organisieren. Die KS war als Kerntruppe für revolutionäre Aktionen vorgesehen, militärisch organisiert und umfasste jeweils 1000 SPD-Genossen. In die geheime militärische Ausbildung, die mit politischer Schulung wechselte, wurden etwa 2000 Personen einbezogen. Durch Sammlung hatte man größere Summen zum Aufkauf von Waffen beschafft. Unter den schwierigsten Bedingungen wurden Waffenlager angelegt. Nach dem Vorbild der Leipziger Organisation waren auch in Zwickau Altenburg, Merseburg und Halle militante Formationen geschaffen worden, deren Mitglieder besonders aus den Kreisen der kampfentschlossenen Jugend ebenso auf das Signal zum Einsatz warteten. Im Bezirk Magdeburg war seit dem Frühjahr 1932 eine Abwehrorganisation wirksam, die ihre Einsatzfähigkeit durch zahlreiche Probealarme überprüft hatte. Noch zum Verständnis ganz kurz, es handelt sich um sozialdemokratische Genossen. Ja, als in der Nacht vom 20. zum 21. Juli der Parteivorstand aus Berlin die Anweisung erteilte, jeden Widerstand zu vereiteln, sowie Alarmierung der Organisation rückgängig zu machen, leisteten Männer, Frauen und Jugendliche, ich zitiere aus einem Dokument, weinend und höchst unmutig der Anordnung Folge. Ja, die Autorität der SPD-Führer war durch ihr feiges Verhalten am 20. Juli tief erschüttert. Die SPD und die Gewerkschaften beschließen, lediglich juristisch vorzugehen und verurteilen den Aufruf zum Generalstreich, in dem sie schrieben, wilden Parolen von unbefugter Seite ist Widerstand zu leisten. Ja, die Putschisten bedankten sich natürlich dafür. Dazu sagte der General Rundstedt in einem Interview, ich zitiere, wohl habe ich im Laufe des Nachmittags das kommunistische Flugblatt, das zum Streik aufrief, in großer Zahl beschlagnahmen lassen, aber dankenswerterweise hat sich ja die Sozialdemokratische Partei dieser Streikparole nicht angeschlossen, sondern zur Ruhe und Besonnenheit gemahnt. Ja, wie verhielten sich die Führung der SPD und der Gewerkschaften in den Jahren vor dem 30. Januar 1933? Durch die opportunistische Politik der rechten SPD-Führer wurde der antifaschistische Widerstandswille der sozialdemokratischen Arbeitermassen gehemmt und oft gehindert. Das haben wir eben ganz deutlich auch gesehen. Diese Politik verhinderte die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse und entwaffnete sie politisch und organisatorisch gegenüber der angreifenden Bourgeoisie. Ja, die arbeiterfeindlichen Anschauungen, mit denen unter anderem der Philosoph und sozialdemokratische Politiker Karl Kautsky und der sozialdemokratische Theoretiker und Ökonom Rudolf Hilferding die Natur der relativen Stabilisierung verfälschten und sich zu allen Grundthesen des Revisionismus bernsteinscher Art bekannt hatten, lagen der sozialdemokratischen Politik und Taktik weiter zugrunde. Diese Verfechter, wie sie sagten, des organisierten Kapitalismus begegneten der Wirtschaftskrise mit völliger Verständnislosigkeit. Sie hofften auf die im Kapitalismus innewohnenden Heilkräfte und empfahlen sich als Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus, wie sie ja sagten. Ja, die reformistischen Gewerkschaftsführer unterstützten aktiv die Notverordnungspolitik. Sie halfen bei Lohn- und Unterstützungskürzungen, bei Massenentlassungen und Betriebsstilllegungen. Revolutionäre Gewerkschafter wurden sogar aus der Gewerkschaft ausgeschlossen oder man beschimpfte streikende Seeleute wie 1931 als Rubelsöldner. Ja, diese verräterische Politik des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes konnte nicht ohne Auswirkungen auf deren organisatorische Stärke bleiben. So verkündeten die rechten Führer der SPD und des ADGB als einzige Alternative ja die Politik des kleineren Übels, wie sie das nannten, um den Faschismus zu bändigen und die parlamentarisch-demokratische Fassade der Weimarer Republik zu erhalten. Ja, Rüstung und Sozialdemokratie, ein immerwährendes Thema, damals wie heute. Im März 1931 brach ein Sturm gegen die Tolerierungspolitik der rechten SPD-Führung los. Als die Mehrheit der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten durch die Stimmenthaltung die Bewilligung der Rate für den Panzerkreuzer A und die erste Rate für den Panzerkreuzer B ermögliche. Die Fortsetzung des Panzerkreuzerbaus in einer Situation, wo die Lebensverhältnisse immer unerträglicher wurden, ließ die SPD-Arbeiter an ihrer Führung verzweifeln. Die SPD gründete, um die missmutigen, aber zum entscheidenden Kampf gegen Brüning und die hitlerischen Terrorbanden bereiten Anhänger, die sich zum zwingenden Einheitsfrontangebot der KPD immer aufgeschlossener zeigten. Ja, deshalb gründete man dann am 16. Dezember 1931 die sogenannte Eiserne Front. Das war eine Zusammenfassung der Sozialdemokratischen Partei der Freien Gewerkschaften, des Arbeiter- und Sportbundes und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, um die Gesamtbewegung besser unter Kontrolle zu halten. Ja, der Sozialdemokratische Vorwärts, also das Organ, das Zeitungsorgan der SPD, brachte ja im Januar 1932 dann die Aussagen des SPD-Theoretikers Kautsky über die Aufgaben für das Jahr 1932. Ich zitiere: Manche unserer Freunde meinen, man sollte nur die Nationalsozialisten ans Ruder lassen. Sie würden bald ihre vollständige Unfähigkeit dartun und rasch abwirtschaften. Kein Zweifel, das wird eintreten. Ja, die reformistische Vorstellung, die Nazis an der Atmosphäre der Legalität zugrunde gehen zu lassen, hieß die Hitlerfaschisten zur Regierungsverantwortung zuzulassen. Damit war die These, man müsse den Faschismus an die Macht kommen lassen, damit er sich abwirtschafte, damit war die These gegeben. Diese verhängnisvolle Politik am Rande der terroristischen Diktatur offenbarte den völligen Unglauben an die Kraft der Arbeiterklasse. Nicht der gemeinsame Kampf der Arbeiterklasse, sondern die monopolkapitalistische Regierung Brüning sollte die faschistische Diktatur verhindern. Ja, hier nochmal ein Ereignis, was die Gesinnung und auch den Opportunismus dieser SPD-Führung aufzeigt. Geschehen übrigens im Juli 1932, noch vor diesem Preußenputsch oder Papenputsch, je nachdem, wie man das bezeichnet, ist ja alles das Gleiche, also dasselbe. Auf Weisung der Papenregierung war vom preußischen Innenminister Severing, ja selbst ein SPD-Mitglied, das SPD-Zentralorgan Vorwärts und die Kölnische Volkszeitung verboten worden. Daraufhin stellte am 6. Juli die KPD im preußischen Landtag den Antrag, dieses Verbot sofort aufzuheben. Der Antrag wurde mit 197 zu 28 Stimmen angenommen. Jedoch die SPD und das Zentrum beteiligten sich nicht an dieser Abstimmung. Ja. Zu all den reaktionären Einstellungen und Aktivitäten bzw. Nicht-Aktivitäten, wo was wohl auch besser heißt, der SPD-Führung und deren Vertretern im Reichstag gab es in der SPD sogar noch eine ganz rechtsstehende Gruppierung mit nationalistischer Strömung. Diese hoffte, durch ihren Nationalismus die Nazis von rechts her auszustechen, um sich so bei den reaktionären Vertretern des Finanzkapitals anzubiedern. Sie forderte, wie sie sagte, die Erneuerung der SPD im Sinne ihrer völligen Lösung vom Marxismus und ihre Umwandlung in eine republikanische Volkspartei. Naja, liebe Anwesende, ihr wisst ja, mit dem Godesberger Programm vom Jahr 1959 hat die SPD das dann endlich verwirklicht auch. Ja, wie sahen der ständige Nazi-Terror und die Polizeigewalt aus? Nach der Aufhebung des Verbots der SA im Juli 1932 auf Anweisung des Innenministers Gröner gab es innerhalb von 20 Tagen in Preußen 461 politische Zusammenstöße, bei denen 82 Menschen getötet und 400 schwer verletzt wurden. Einrichtungen der Gewerkschaft, der KPD, des Reichsbanners, antifaschistische Studenten, Christen, Sportlern, Bauern und Arbeitern waren Ziele des Naziterrors und Opfer von Überfällen. Ja, aber auch die Jahre davor, das dürfen wir ja nicht vergessen, waren durch Nazi- und Polizeiterror gekennzeichnet. Und dieser Polizeiterror manifestierte sich ja auch unter anderem am 1. Mai 1929, dem Berliner Blutmai, als dieses Demonstrationsverbot war und 200.000 Menschen trotzdem eine öffentliche Kundgebung abhielten, aber die Polizei unter ihrem sozialdemokratischen Präsidenten Karl Zörgiebel auf die Demonstranten schießen ließ und 31 von ihnen erschossen wurden und Hunderte verletzt wurden. Ja, und wir erinnern auch hier an den Hamburger KPD-Bürgerschaftsabgeordneten Ernst Henning, Mitbegründer der USPD in Bergedorf. Er war auf dem Rückweg von einer KPD-Versammlung in Hamburg-Kirchwerder und wurde am 14. März 1931 von SA-Männern erschossen. Ja, angesichts der Ermordung Ernst Henning äußerte der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Dahrendorf, zitiere: Lieber mit 10 Nazis als mit einem Kommunisten im Präsidium. Und noch ein weiteres Beispiel aus Hamburg-Altona. 1932 marschierten von der Polizei exekutiert 5.000 bis 6.000 Nazis aus Schleswig-Holstein und Hamburg durch Altona. Der zuständige Polizeipräsident von der SPD lehnte ein Verbot des Nazi-Aufmarsches ab. Von Bahnfeld aus bis nach Ottensen wendend war dieser Marsch, ihr kennt ja dieses Gebiet noch von den G20 her, Rugenberg, ihr erinnert euch, wo die Knüppelbande sich ausgetobt hatte. Ja, da drangen dann die faschistischen Kolonien in das Zentrum der Altonaer Altstadt vor. Die Polizei setzte unter anderem Panzerwagen und Maschinengewehre zum Schutz dieses Nazi-Aufmarsches ein. Ja, 3 Stunden lang lag Altona unter dem Gewehrfeuer der bewaffneten Nazis und der Polizei. Am Abend zählte man 18 tote Antifaschisten und 285 Verletzte. Ja, ihr kennt das ja, dieser Terror, braune Terror ist ja, wie gesagt, unter dem Begriff Altona Blutsonntag in die Geschichte der Arbeiterbewegung eingegangen. Übrigens, indirekt oder direkt bin ich auch damit beteiligt. Ich bin zwar, meine Mutter war da zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt, meine Großmutter, die haben also genau im Zentrum dieser Schießerei gelebt, also in diesem Straßenbereich, in dieser Kreuzung. Und sie schilderten, meine Großmutter schilderte dann immer, wie sie also mit meiner Mutter, die 2 Jahre alt war, unter den Betten gelegen haben und die Kugeln also durch die Straßen flogen, durch die Fenster flogen. Ja. Übrigens diente dieser Altonaer Blutsonntag dann auch als Vorwand für diesen Preußenputsch, ne? Am 20. Juli. Ja, erwähnen wollen wir aber auch hier den BVG-Streik. Da hatten wir hier vor kurzem auch einen Vortrag gehalten. Den größten Streik des Jahres 1932, an dem sich im November ja rund 20.000, 22.000 BVG-Arbeiter, das war ja der BVG, ja, kurz, das ist der Berliner Verkehrsgesellschaft, also wie in Hamburg hier die HHA, Hochbahn. Ja, da beteiligten sich ja rund über 20.000, 22.000 Arbeiter. Von der BVG, er richtet sich gegen einen angekündigten Lohnabbau, gegen die Kürzung des Krankengeldes und die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Vorbereitet wurden war er unter anderem von der revolutionären Gewerkschaftsopposition. 1.000 Streikende wurden verhaftet. Es gab, man möchte sagen, wie immer schon bei, wo Sozialdemokratie haust. Es gab 3 Tote und 2.500 Arbeiter wurden von der BVG entlassen. Ja, die 1932 übrigens von der KPD herausgegebene Broschüre zum Streik der Berliner Verkehrsarbeiter sehr zu empfehlen, wurde im Jahr 2022 vom Freundeskreis Ernst Thälmann Ziegenhals Berlin und der Gedenkstätte Ernst Thälmann neu herausgegeben und kann übrigens auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz am Stand des Freundeskreises gegen eine Spende erworben werden. Ja, sie wurde nochmal nachgedruckt jetzt. Ja, wie setzen sich die Antifaschisten zur Wehr? Hier einige Worte zum Roten Frontkämpferbund und seinem Nachfolger, dem Kampfbund gegen den Faschismus. Bereits im Mai 1924 war ja auf Beschluss der KPD in Halle der Rote Frontkämpferbund als Wehr- und Schutzorganisation gegründet worden. Er entstand nicht nur als Schutzorganisation gegen die Terrorakte der Polizei und der konterrevolutionären Banden, sondern sah seine Aufgabe auch in der Aufklärung über die Gefahr des Militarismus und der Vorbereitung eines neuen Krieges. Der Rotfrontkämpferbund, kurz RFB, war keine bewaffnete Organisation. Er lehnte eine allgemeine illegale Bewaffnung ab. Mit Hilfe von Literatur und Lichtbildern machten sich jedoch die Mitglieder mit der Funktions- und Wirkungsweise der in Reichswehr und Polizei gebräuchlichen Waffen vertraut. Alle Roten Frontkämpfer waren aufgerufen, den legalen Arbeiterschützenverein beizutreten und sich hier im Schießen zu üben. Im Roten Jungsturm waren die jungen Mitglieder des RFB vereinigt, und zwar im Alter von 16 bis 21 Jahren. Ja, als Unterorganisation des Roten Frontkämpferbundes bildete sich dann im Juli 1932 in Hamburg die Rote Marine für die Küstenstädte Deutschlands und im November 1925 entstand der Rote Frauen- und Mädchenbund. Kurzer Hinweis, der Freundeskreis der Thälmann-Gedenkstätte Berlin-Ziegenhals hat ja in ihrem letzten Rundbrief, glaube ich, einen sehr schönen Artikel über die Rote Marine geschrieben, also sehr zu empfehlen. Da gibt es mit Sicherheit noch welche auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Ja, ab Mai 1929 verbot der preußische Innenminister den EFB für das Land Preußen. Und 3 Tage später war der EFB dann für ganz Deutschland verboten. Ja, da die KPD nun keine legale und organisiert auftretende Wehr- und Selbstschutzorganisation der deutschen Arbeiterklasse mehr besaß, wurde Ende September 1930 der Kampfbund gegen den Faschismus, kurz KGF, als überparteiliche, proletarische Massenorganisation zum Kampf gegen den Faschismus in all seinen Erscheinungsformen, insbesondere gegen den Nationalsozialismus, ins Leben berufen. Ich verweise nochmal auf dieses insbesondere nachher im Rahmen der Aussagen, dass die Sozialdemokraten immer so behaupten. Ja, der Weg zur antifaschistischen Aktion. Kommen wir auch jetzt einfach zu den Fakten und der Entstehung zu dieser Aktion. Ja, im August 1930 veröffentlichte die KPD in ihrer Zeitung Die Rote Fahne ihr letztes Programm vor ihrem Verbot. Verbot 33. Das war die Programmerklärung ja zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Es ist auch übrigens als Freiheitsprogramm bekannt. Es war ein Manifest gegen den Faschismus und die diesen unterstützenden Kapitalvertreter und richtete sich gegen die Nazi-Demagogie in der sozialen und nationalen Frage. Dagegen steht die Behauptung, die KPD habe ja nur die SPD bekämpft. Aber deswegen verweise ich nochmal, was wir eben kurz gesagt haben, dass der Kampfbund gegen den Faschismus auch proklamiert hat. Ja, im Mai 1932 referierte dann Ernst Thälmann auf einer Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei über die veränderte Lage in Deutschland und die neuen Aufgaben der KPD. Dabei betonte er, dass man in allen parlamentarischen und außerparlamentarischen Mitteln der Eintritt der Nazis in die Reichs- und Preußische Regierung verhindert werden muss. Ja, auf welchem Wege sollte das geschehen? Zum einen sollten durch einen Kompromiss mit SPD und der Zentrumspartei im preußischen Landtag Versuche der Nazis verhindert werden, auf parlamentarischem Weg in die Regierung zu kommen. Dabei forderte Thälmann gegenüber den Sozialdemokraten das Einigende des Kampfes gegen den Faschismus in den Vordergrund. Er kritisierte aber auch, dass einige kommunistische Parteimitglieder den Hitlerfaschismus und die Sozialdemokratie gleichsetzen. Aber liebe Anwesende, liebe Zuhörer, dies war wohl aber auch den blutigen Erfahrungen geschuldet der ganzen Jahre davor. Ja, in der KPD galt es, Erscheinungen des Dogmatismus und Sektierertums zu überwinden, klar. So wurden im Mai 1932 zur Gewährleistung der Einheit und Geschlossenheit der Parteiführung nach zahlreichen Auseinandersetzungen um den Parteikurs sowohl Heinz Neumann als auch Leopold Flieg aus der Führung genommen. Beide hatten unter anderem die Einheitsfront nur der Arbeiter betont. Ernst Thälmann strebte aber die Einheitsfront aller Antifaschisten an. Er forderte, eine große antifaschistische Aktion in Deutschland in die Wege zu leiten. Ja, kommen wir zur Gründung. Die Gründung der antifaschistischen Aktion erfolgte am 10. Juli 1932. Und wie war die und wir kommen nochmal auf die Reaktion dazu seitens des Parteiverstandes der SPD. Ja, über die Aufgaben einer antifaschistischen Aktion referierten Ernst Thälmann und Walter Ulbricht im Mai 1932 vor Berlinern Parteiarbeitern. Sie verlasen einen Appell mit der Aufforderung, durch eine Einheitsfront den Mordterror der Nazis zu brechen und somit deren Weg zur Macht zu verhindern. Im Aufruf der KPD zur antifaschistischen Aktion wurde die Nazi-Bewegung als Terrororganisation des Finanzkapitals gekennzeichnet, die die Errichtung des offenen faschistischen Diktatur vorbereitet. Ja, diese antifaschistische Aktion sollte eine überparteiliche Massenbewegung zur Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse sein, für den Kampf einer breiten Front gegen den Faschismus. Der Parteivorstand der SPD hatte im Juni darauf in einem Rundschreiben an alle seine Bezirksleitung angeordnet, dass lokale Verhandlungen von Sozialdemokraten mit Kommunisten, ich wollte jetzt sagen, grundsätzlich erlaubt sein, aber das ist ja leider nicht geschehen, sondern dass lokale Verhandlungen von Sozialdemokraten und Kommunisten verboten seien und diffamierte die antifaschistische Aktion als antisozialdemokratische Aktion. Ja, trotzdem entstanden in allen Teilen Deutschlands antifaschistische Einheitsausschüsse und Formationen des Massenselbstschutzes in Betrieben und in Gewerkschafts- und Wohngebietsversammlungen. Ihre Kampfkraft zeigte sich unter anderem in Hamburg, als die Nazis Arbeiter mit Pistolen bedrohten. Die Faschisten jedoch durch organisierte Massenabwehr von kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeitern vertrieben wurden. Und im Juli 1932 kamen zehntausende Teilnehmer zur Kundgebung der antifaschistischen Aktion in den Berliner Lustgarten, darunter starke Betriebsdelegationen, Formationen des Massenselbstschutzes sowie Gruppen von Sozialdemokraten und Reichsbannermitgliedern. In Wuppertal 250.000, in Essen 60.000, in Dresden 80.000 kampfbereite Antifaschisten, die dort zusammenstanden. Ja, erwähnen möchten wir hier auch die Aktivitäten der proletarisch-revolutionären Kulturschaffenden jener Tage und jener Zeit. Da ist ja die Uraufführung des Films Coole Wampe im Mai 1932 zu nennen. Ein Film, der in Berlin der frühen 1930er Jahre spielt. Das Manuskript dazu schrieb unter anderem Bertolt Brecht und die Musik ist von Hans Eisler. Unter den Schauspielern waren Ernst Busch und Erwin Geschonek. Der Film wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und außerhalb Deutschlands gezeigt. Im März 1933 wurde dieser Film unter Bezugnahme auf die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat verboten. Im Juni 1932 mit dem dringenden Appell des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes unter anderem Albert Einstein, Heinrich Mann, Erich Kästner, Arnold Zweig und Käthe Kollwitz zur taktischen Kooperation von SPD und KPD mit der Reichstagswahl vom Juli 1932 auf. Weiterhin erwähnenswert sind die antifaschistischen Aktivitäten des Bundes der proletarisch-revolutionären Schriftsteller Deutschlands, zu deren Mitgliedern unter anderem Ludwig Renn, Hans Machwitzer und der Hamburger, unser Hamburger, muss ich immer wieder sagen, Schriftsteller Willy Bredel zählten. Willy Bredel, dazu zu sagen, ist ja ein Schriftsteller wunderbarer Bücher, die es ja heute noch gibt und aber leider nur antiquarisch zu kaufen gibt. Seine Bücher, da unter anderem Die Prüfer, Die Prüfung, Väter, Söhne, Enkel, Bücher zum Spanischen Krieg, Bürgerkrieg, Maschinenfabrik, N&K und so weiter. Und wer sich dafür interessiert, mal als Tipp, kann sich ja einmal an die Hamburger Willy Bredel Gesellschaft wenden. Dort sind diese Bücher noch im Bestand und sie verkaufen sie auch. Ja, am 8. Juli 1932 beantwortete dann Ernst Tillmann 21 Fragen von SPD-Arbeitern. An diesem Tag fand im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin eine Aussprache statt unter der Bezeichnung Antwort auf 21 Fragen von SPD-Arbeitern, wie schaffen wir die Rote Einheitsfront? Ja, in dieser Aussprache beantwortete Ernst Tillmann unter Teilnahme von Wilhelm Pieck und John Scheer die von sozialdemokratischen Arbeitern gestellten Fragen und bekräftigte den Aufruf der KPD zum gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus. Ernst Thälmann erläuterte den überparteilichen Charakter der antifaschistischen Aktion und die Notwendigkeit der gleichberechtigten Zusammenarbeit von Kommunisten und Sozialdemokraten in dieser Bewegung. Bei der Verteidigung auch der Koalitions-, Demonstrations-, Presse- und Meinungsfreiheit, für das Streikrecht, für die gesamten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen. Hier ein Auszug aus der sehr ausführlichen Antwort Ernst Thälmanns auf Fragen der SPD-Arbeiter. Meint die KPD die Einheitsfront ehrlich? Wie verteidigt die KPD die Freiheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus? Wie denkt sich die KPD die politische Linie und die Organisation der antifaschistischen Aktion? Ist die antifaschistische Aktion ein kommunistischer Parteiladen? können SPD-Arbeiter, Reichsbanner und Gewerkschaftsmitglieder, die an der antifaschistischen Aktion teilnehmen, Mitglieder der SPD bleiben? Warum stellen die Kommunisten im antifaschistischen Kampf so eindringlich die Forderung nach Aufhebung des RfB-Verbotes? Sieht der Genosse Thelmann in dem Bestreben der SPD-Arbeitern, eine Einheitsfront zu bilden, den ersten Schritt zur Zerschlagung der SPD? Oder sieht er nur den rückhaltlosen Einheitswillen der Arbeiter, den Einfluss des Faschismus zu brechen? Ernst Thelmann antwortete: Ob wir die antifaschistische Einheitsfront ehrlich meinen? Täglich mordert die braune Pest unsere Genossen, schlägt unsere besten Kämpfer nieder, unternimmt provokatorische Angriffe auf unsere Parteihäuser. In den Gefängnissen schmachten Tausende unserer Genossen und angesichts dieser Tatsache, angesichts der drohenden Gefahr, dass aus Deutschland ein Land des Galgens und des Scheiterhaufens wär, sollten wir Kommunisten die antifaschistische proletarische Einheitsfront nicht ehrlich meinen? Sie, die antifaschistische Aktion, ist ein überparteiliches Sammelbecken für alle zum rücksichtslosen Kampf gegen den Faschismus gewillten Arbeiter. Sie ist keine Organisation, sondern eine Massenbewegung. Die Frage der Ehrlichkeit ist aber eine Frage des Kampfes, der Massenmobilisation. Wir fragen euch da, ihr SPD-Genossen, entwaffnet etwa die Reaktion allein die Arbeiterklasse? Nein. Die ADGP und SPD-Führer entwaffnen durch Streikverbote, Zeitungs- und Demonstrationsverbote, durch Spaltung, durch Koalitions- und Burgfriedensbündnisse mit der Bourgeoisie und durch Tolerierungspolitik des Proletariats. Wir Kommunisten organisieren an allen Fronten, in den Betrieben, an den Stempelstellen, in den Arbeiterorganisationen. Wir organisieren die Front des klassenkämpferischen Widerstandes und der proletarischen Offensive für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats, für die Freiheit des Streiks, der Straße, der Demonstration, für die Freiheit der Presse, des gesamten proletarischen Schrifttums und des Rundfunks, gegen das blutrünstige Ungeheuer des Faschismus, das mit seinen blutigen Pranken mit Schlagring und Revolver die letzten kümmerlichen Reste der Sozialversicherung und der Arbeiterrechte zerschlagen und zerstückeln will, rufen wir Kommunisten auch zur antifaschistischen Aktion. Warum stellt die Sozialdemokratie Bedingungen an uns, wenn sie angeblich gegen Hitler und Papen kämpfen will? Weil sie die Einheitsfront zerstören will. Wir Kommunisten stellen nicht einmal Bedingungen an die Arbeiterklasse, mit Ausnahme der einen, der kühnen, aufopfernden Bereitschaft und des Willens und der Einsatz aller proletarischen Kampfmittel, den Massenkampf gegen Faschismus und Lohnraub zu führen. Die antifaschistische Aktion soll die Arbeitermassen auf bestimmte Tagesaufgaben und darüber hinaus auf höherer Kampfesgrundlage konzentrieren. Ja, soweit Ernst Thelmanns Antwort. Am 10. Juli 1932 fand ja, wie schon erwähnt, die Gründung der antifaschistischen Aktion durch einen Einheitskongress statt, an dem vom vorbereitenden Komitee Berlin-Brandenburg im Auftrag von 70 örtlichen Einheitsausschüssen einberufenen Kongressen nahmen ca. 1500 Delegierten aus verschiedenen Teilen Deutschlands teil, unter ihnen Mitglieder der KPD, der SPD, des Reichsbanners und Jugendorganisationen. Ernst Thelmann hielt das Referat unter dem Titel »Wir sind die Antifaschisten der Tat«. Auf diesem Kongress wurden das Manifest und das Kampfgelöbnis der antifaschistischen Aktion angenommen, sowie ein Reichseinheitsausschuss und der Bezirksausschuss Berlin-Brandenburg gewählt. Der Kongress gab den Auftakt für die antifaschistische Kampfwoche, die am 10. Juli begann und bis zum 17. Juli andauerte. In deren Verlauf fanden in ganz Deutschland zahlreiche Kundgebungen statt. Hier dazu einige Beispiele. Am 13. Juli wurde in Wuppertal durch gemeinsames Auftreten von 10.000 Mitgliedern der KPD, der SPD und des Kampfbundes gegen den Faschismus und zusammen mit Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ein Nazi-Aufmarsch verhindert. Vier Tage später fand nördlich von Stendal eine Kundgebung von 30.000 deutschen und polnischen Werktätigen statt. Ernst Thelmann ruft zur antifaschistischen Einheit auf und zum Kampf gegen die aggressive nationalistische Verhetzung. Ein weiteres internationales Beispiel war am gleichen Tag ein Grenzertreffen von ca. 1000 deutschen und tschechoslowakischen Bauern und Arbeitern in Johanngeorgenstadt. Ja, eine Schwäche der antifaschistischen Aktion, die sich vor allem in der ersten Etappe zeigte, war ihre ungenügende Verankerung in den Betrieben. Die Aufgabe der an den Betrieben zu schaffenden Organe der antifaschistischen Aktion bestand darin, alle Möglichkeiten zur Auslösung von Streiks zu nutzen und sich bei der Durchführung der Streiks zu Streikleitung zu konstituieren. Ja, zu dieser Schwäche äußerte sich Thälmann wie folgt. Die antifaschistische Aktion, die wir vor ungefähr 2 Monaten in Deutschland eingeleitet haben, war zweifellos der Schlüssel für die neuen größeren Erfolge und auch ein wichtiger Hebel, um die Autorität der Partei und ihre Führerrolle in den Massen zu stärken. Doch muss man auch sagen, dass die Arbeit der antifaschistischen Aktion gewisse Grenzen hatte. Die antifaschistische Aktion war zu viel gelenkt auf Demonstrationen, auf Konferenzen, auf die Offensive gegen den Naziterror, was zweifellos eine gute revolutionäre Seite ist. Aber die antifaschistische Aktion war zu wenig orientiert auf die strategische Arbeit in den Betrieben und den Stempelstellen. Ja, soweit Ernst Thälmann. Ja, am 30. Januar erfolgte dann die Machtübergabe in Hitler durch Hindenburg. Die SPD-Führung lehnte ein zweites Mal das Generalstreiks Angebot der KPD ab. Im Vorfeld des 30. Januar 1933 veranstaltete die SA am 22. Januar aus Anlass der Horst-Wessel-Feier der NSDAP einen provokatorischen Aufmarsch zum Bülowplatz in Berlin, wo sich das Karl-Liebknecht-Haus befand, dem Sitz ja der KPD-Zentrale. Es waren mehrere 10.000 SA-Leute unter dem massiven Schutz der Polizei vor Ort. Darauf antwortete die KPD am 25. Januar mit einer der größten Kundgebungen ihrer Geschichte. Mehr als 130.000 Menschen aus Berlin und Umgebung versammelten sich bei klirrender Kälte vor dem Karl-Liebknecht-Haus. Ja, aber am 30. Januar wurde dann Hitler die Regierungsmacht übertragen. Am Abend des 30. Januar veröffentlichte die KPD einen dringenden Appell zum Generalstreik. Ein Aufruf gegen die neue Regierung der offenen faschistischen Diktatur als brutalste, unverhüllteste Kriegserklärung an die Werktätigen. Die KPD wandte sich gleichzeitig an die SPD, den ADGB, die christlichen Gewerkschaften und die antifaschistische Aktion und schlug vor, gemeinsam mit Kommunisten den Generalstreik gegen die faschistische Diktatur von Hitler, Hugenberg, Papen gegen die Zerschlagung der Arbeiterorganisation für die Freiheit der Arbeiterklasse durchzuführen. Dem Aufruf folgten in zahlreichen Städten auch sozialdemokratische, christliche und parteilose Arbeiter. Ja, im Auftrag Ernst Thälmanns übermittelte Walter Ulbricht persönlich den Vorschlag des Zentralkomitees der KPD an den Parteivorstand der SPD, um gemeinsam zum Generalstreik aufzurufen. Der Parteivorstand der SPD ging auf diesen Vorschlag nicht ein. Ja, wie beim Preußenputsch im Juli 32 verkennt auch hier die Sozialdemokratie die faschistische Gefahr und besteht auf Gesetzestreue gegenüber der Weimarer Republik. Ja, leider reichte die Kraft der in der antifaschistischen Aktion vereinten Kommunisten, Sozialdemokraten und demokratischen Kräfte nicht aus, um die faschistische Diktatur zu verhindern. Ja, welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem Gesagten? Was ja auch gerade in der heutigen Zeit zu beachten ist und ganz besonders ja auch unter dem Gesichtspunkt der immer stärker um sich greifenden Geschichtsfälschung, Geschichtsklitterung, Verzerrung ohne Ende. Ja, auch insbesondere dann, wenn als einzige Beweislast immer wieder genannt wird überall dieser historischen Ereignisse, oder man lässt auch historische Ereignisse einfach weg, das ist ja auch die schlimmste Form übrigens der Lüge. Ja, man nimmt dann Informationen aus bürgerlichen Quellen und kommentiert sie dann und fertig ist das. Ist die Betrachtung jener Zeit und der antifaschistischen Aktion. Die antifaschistische Aktion und notwendige Einheitsfront war aber keine politische Strategie der KPD, die sich vor allem gegen die Sozialdemokratie richtet, wie ständig eben von vielen Seiten unter anderem auf von sich antifaschistisch nennenden Organisationen und Vereinigungen behauptet wird. Die SPD-Führung hatte seit 1914 ihren Frieden mit dem Kapital gemacht und 1914 die Arbeitsgemeinschaftspolitik mit den Großkonzernen und der Reichswehr verfestigt. Von dort aus zieht sich zum Teil eine Blutspur des Kampfes der SPD-Führung, wie auch im Vortrag mehrere Male auch aufgeführt, diese Blutspur, ja, da zieht sich eben, zeigt diese Blutspur auch eben in ihrem Kampf gegen die KPD. Eine Politik von der SPD-Führung betrieben, die dem Faschismus und Krieg den Weg eben ebnete. Noch nach der Machtübertragung an die Nazis war statt von antifaschistischer Aktion die SPD-Führung geprägt von Mutlosigkeit, Hoffnung auf Abwirtschaften der Nazis bis zur Herstellung eines judenfreien Parteivorstandes im Mai 1933. Eines dieser ekelhaftesten Höhepunkte sozialdemokratischer Politik. Ja, die Führung der SPD und des ADGB hatten niemals die Absicht, gegen den aufkommenden Faschismus militant vorzugehen. Ihre Politik des, wie Sie ja sagten, kleineren Übels schloss im Grunde gemeinsame Aktionen mit der KPD aus. Ja, auch heute noch wird von sozialdemokratischen Kreisen und sogenannten linken Antikommunisten die Behauptung aufgestellt, die Sozialfaschismus-These hat die Einheitsfront verhindert. Ja, dieses Narrativ erweist sich bei genauer Betrachtung als billige Ausrede und verschleiert das Versagen der Sozialdemokratie auf breitester Front. Diese These spielte 1932 keine Rolle mehr im Kampf um eine Einheitsfront und auch die KPD ignorierte, dass die Sozialdemokraten sie permanent beschimpfte, unter anderem als rot lackierte Doppelausgabe der Nationalsozialisten. Ja, mehrere Male hatte die KPD gemeinsame Aktionen gegen den faschistischen Terror vorgeschlagen. Zum wiederholten Male haben die sozialdemokratischen Führer jede Antwort, jede Verhandlung abgelehnt. Ja, liebe Anwesende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aufgrund all der genannten Tatsachen steht eine Frage hier im Raum, die ihr euch jetzt selbst stellen und beantworten müsst. Meint denn jemand wirklich, wenn die Führung der SPD und des ADGB zum Generalstreik und zum aktiven Widerstand gegen den aufkommenden Faschismus aufgerufen hätten, dass die Kommunisten abseits gestanden hätten? Mit Sicherheit nicht, und somit wird die Schuldfrage ein und für sich offensichtlich. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox.